mich in dein Herz hinein. Liebe, und es wird für immer sein. Mein Herz ist nicht zu klein für dich, darin ist Platz genug für dich. Und alles, was ich hab, das gebe ich her, das gebe ich dir. So verliebt zu sein, Liebe, wir ziehen in die Liebe ein. Ich flieg heute Nacht mit dir ins Glück, und dieser Flug geht nie zurück. Und alles, was ich hab, das gebe ich her, das gebe ich dir. Mein Herz ist nicht zu klein für dich, darin ist Platz genug für dich. Und alles, was ich hab, das gebe ich her, das gebe ich dir. Schau.